Sie hören den Artikel Schritt zurück, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom 1. September 2013. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Schritt zurück ist ein Musikalbum von Samuel Harfst. Schritt zurück erschien 2012 auf dem Raketen Records Label und wird dem Genre Pop mit einer Tendenz zum Singer-Songwriter-Stil zugerechnet. Auf dem Album ist der instrumentale Bonustrack Fee von Dirk Menger vorhanden. Er ist auf dem Album Dirk Menger No. 1 zu finden. Musikstil: Das Album Schritt zurück ist das sechste Album des Sängers. Harfst bezieht in seinem Album das Cello mit ein, was den E-Bass mit einem etwas sanfteren Klang ersetzt. Samuel Harfst beschreibt mit den Liedern in seinem Album persönliche Erfahrungen und Etappen in seinem Leben. Mit dem Lied Deutschland covert und arrangiert Harfst die deutsche Nationalhymne neu. In einigen der Lieder singt ein 30-köpfiger Chor mit, den Harfst laut eigenen Angaben auf der Straße ohne Castingshow ausgewählt hat. Titelliste: Erstens, Mit dir kommt der Sommer. Zweitens, Schritt zurück. Drittens, Auf dein Wort hin. Viertens, Morgenrot um Mitternacht. Fünftens, Komm, wir stehlen uns davon, in Klammern, featuring Sarah Brendel. Sechstens, Wenn du es auch so siehst. Siebtens, Anders als du denkst. Achtens, Deutschland. Neuntens, Lass mich raten. Zehntens, Abschied. Elftens, Sehenswürdigkeit. Zwölftens, Ehrengast. Dreizehntens, Fee, in Klammern, Bonustrack. Sie hörten den Artikel Schritt zurück, gesprochen am 1. September 2013 von J. Schmidt mit dem Benutzernamen Josh998. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/schritt-zurück. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der CC BY-SA 3.0 Unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.